Killerspiele, Schweinegrippe, Moslems, Punks, Internet und Amokläufer, davor habt ihr Angst. 2003, wer hätte das gedacht? Deutschland ist ne Freakshow, Schwarz-Gelb ist an der Macht, die Bundeswehr im Einsatz, die Banken sind schachmatt, totale Überwachung, doch ihr seid noch nicht satt. Ihr beschneidet unsere Freiheit, damit wir uns sicher fühlen, und natürlich müsst ihr dafür unsere Festplatten durchwühlen. Und ihr rechtfertigt Zensur mit nem miesen Eiltrick, missbrauchte Kinder zu missbrauchen in der NPD ein Ebel. Es ist 2003 und alles ist wie immer, ihr schüttet weiter täglich an. Unterstützt von Axel Springer auf dem Rücken junger Menschen, tragt ihr eure Kriege aus. Während Tausende verhungern, gibt ihr Geld für Bomben aus. Ihr glaubt, es wird sich niemand wehren. Doch euer Land wird bald schon unserer Generation gehören. Und eure Asche wird versteckt von einem unbekannten Ort. Wir lassen euch nicht länger unser Potenzial zerstören. Wir halten durch, bis ihr vergeht. Ihr vergiftet uns.